Deutschlandfunk, Studiozeit. Auf diesem Sendeplatz stellen wir Ihnen auch immer wieder Grenzgänger zwischen Hörspiel und Feature vor. Heute Abend erzählen die Autoren Ulrike Janssen und Michael Staufer von einem ungewöhnlichen, kreativen Zeitgenossen. Die O-Tonaufnahmen sind von den beiden Autoren so rhythmisiert und montiert, dass eine nach musikalischen Kriterien gestaltete O-Ton-Collage entsteht. Hühnerrequiem. Besuch bei einem Malergesellen im Unruhestand von Ulrike Janssen und Michael Staufer. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 12.30 Uhr. Mir gehen immer Geschichten durch den Kopf, so wie auch die Patricia Highsmith. Diese Patricia Highsmith ist auch sehr alleine. Die hat für Alfred Hitchcock hat die Geschichten geschrieben. Und ich habe kreative Ideen und ich möchte die nicht verfließen lassen wollen. Ins Nichts verfließen lassen. Und jetzt wollte ich mir mal jemand zeigen. Da war ich an der Müllabfuhr beschäftigt. Da haben wir diese Wasserkessel plattfahren lassen. Und den habe ich einen hier genommen und da habe ich so ein Uhrwerk reingemacht und sozusagen der Wasser, der kocht nicht mehr und kaputte Zeit. Wiederholt ging in jüngster Zeit die Nachricht durch die Medien, dass der Sozialpolitiker Horst Seehofer seine lebensbedrohliche Erkrankung vor 2 Jahren auf ein zu viel an Arbeit zurückführt. Wörtlich sagte er: Ich war arbeitssüchtig. Diese Art von Arbeitswahn findet sich heute mehr oder weniger ausgeprägt bei jedem Menschen. Roland Friedrichs, 46 Jahre alt, ist Malergeselle im Ruhestand, wohnt in Wuppertal im Stadtteil Kronenberg. Er sammelt Zeitungen, Holz, Spielzeug, Gegenstände, die er findet. Er spielt regelmäßig Lotto, er hatte mal ein Auto. Ich kann nicht sehen, wenn Holz an der Sperme liegt, deswegen darf ich jetzt gar nicht mehr an der Sperme gehen. Ich darf kein Holz sehen, das will ich rein. Seine Eltern wohnen nebenan. Er besitzt eine alte Schreibmaschine. Er wohnt in einem Nest aus gesammelten Gegenständen. 95% wohl ist das alles Holz, was eigentlich verbrannt wäre worden. Er möchte seine Arbeit nicht ins Nichts verfließen lassen. Und aber alles noch nicht fertig gemacht worden. Alles unvollkommen wohl. Ich quäle mich damit mit Unvollkommenheit. In Holzrahmen und Kästen fügt er Fotos, Teile von Fahrrädern, kleine Beutel, Schilder und andere Fundstücke zusammen. Hühnerrequiem. Und sozusagen ist das ein Requiem für diese Hühner. Von Ulrike Janssen und Michael Staufer. Und das ist falsch, ist die Nummer 6? Oder ist das da oben? Jetzt eben ist normal passiert, habe ich auch direkt Kunst rausgebracht. Das war auch ein Ofen gewesen. Das war auch eine Katastrophe. Ja, das ist auch eine Katastrophe. War auch ein Ofen gewesen und alles war voll warm gewesen. Da war ein Brett drauf gewesen. Also da war das Holz drauf gewesen und das Brett war davor. Und ich bin aus Versehen an den Schalter dran gekommen. Ach so. Wohl. Und das soll ein Kriegsdenkmal sein. Banken und eine Post wurde so ein Träger kaputtgeschweißt. Es muss ja immer einen roten Faden geben. Ich brauche jemanden, dem ich das erzählen kann, damit man das macht. Wie gesagt, ich suche einen Mäzen, suche ich, der mir weiterhilft. Nehmen Sie das weiter auf. Ja. Und ich gebe mich nicht zur Ruhe mit meiner Rente. Und den hatte ich aus dem Container rausgeholt. So, und hier geht es denn weiter, oder? Ich kann keinen in eine Wohnung lassen. Ich habe eine unheimliche Unordnung. Man ist dauernd in Gefahr, relativ. Ein Hin und Her der Gefühle vor lauter Ausgesetztsein. Sich selber aussetzen wäre besser, nicht teilnehmen. Alles von sich weisen, nichts wissen wollen. So tun, als ob und immer versunken in einer Handlung. Das erzählt die Anekdote. Einer von denen ist ein Schreiner geworden und hat aus einer Schreibplatte einen Bilderrahmen rausgemacht. Und die Katastrophe ist, die Schreiner, die schneiden sich alle die Finger kaputt. Ach so, Gott. Und ist sogar ein Zahn abgebrochen und im Auge reingeflogen vom Schreiner. Und da müsste es gewisse Sicherheitsvorkehrungen geben wollen. Und deswegen ist das Katastrophe, weil die alle verunglücken, die Schreiner. Und am gleichen Tag habe ich die Schreibplatte gefunden, wo ich denn diesen Rahmen rausmachen lasse. Wenn das weiter so geht mit der Staatsverschuldung, wohl irgendwie kommt ein Putsch, wohl, und dann ist das System kaputt. Und ich mache mir Gedanken darüber, über meine weitere Existenz. Wohl, ich bin nicht faul. Hier ist einer in Kronenberg, der gibt sich zur Ruhe, der hatte Rente und der denkt überhaupt gar nicht mehr über Arbeit drüber nach. Und ich habe kreative Ideen und ich möchte die nicht verfließen lassen wollen. It's just like a child. It's driving me wild. Und wenn eine Katastrophe hier, Bausparkasse, Wüstenrot, die hat in diesem Film vor ungefähr 30 Jahren Hühner platt gefahren. Und sozusagen ist das ein Requiem für diese Hühner, die da plattgefahren sind worden. When I can be happy. No, I don't see a way. Ewiges Andenken. Cause I let my mind wander. Und da war ich an der Müllabfuhr beschäftigt, da haben wir diese Wasserkessel plattfahren lassen und im Sammelkasten reingetan. Und den habe ich einen hier genommen und da habe ich so ein Uhrwerk reingemacht und sozusagen kaputte Zeit. Die Uhrzeit ist bei mir immer eine wichtige Maßeinheit gewesen, weil das auch mit der Erinnerung zusammenhängt. Ich denke immer nur in einer bestimmten Zeitausdehnung und dann wieder in einer anderen. Schrebergarten, Angeln auf der Eisenbahnbrücke. Ja, Wasser, der kocht nicht mehr. Und die Uhrzeit ist bei mir immer eine wichtige Maßeinheit gewesen, weil das auch mit der Erinnerung zusammenhängt. Ich denke immer nur in einer bestimmten Zeitausdehnung und dann wieder in einer anderen. Das ist die Arbeitsmethode. Moment, warten Sie einen Moment, ich muss das Mikrofon wechseln. Wenn irgendwas schlecht gesprochen ist, dann sage ich das nochmal nach. Nein, Sie reden sehr gut, Sie reden sehr gut, weil das ist wunderbar zu verstehen. Mein erstes Fahrrad ist das. Wird das jetzt weiter aufgenommen? Und da ist also mein erstes Fahrrad, das habe ich verzinken lassen und dann in ehemaligen Spielautomat reingemacht und dann meine Bilder von der Jugend reingetan. Und die auf dem Bild zu sehen sind, das sind... Weiß ich nicht, wer da drauf zu sehen ist. Habe ich eine Sperrmüll gefunden, das Bild. Ja. Und am gleichen Tag habe ich die Schreibplatte gefunden, wo ich denn diesen Rahmen rausmache. Und ich bin Holzliebhaber. Ich kann nicht sehen, wenn Holz an der Sperrmüll liegt. Deswegen darf ich jetzt gar nicht mehr an der Sperrmüll gehen. Ich darf kein Holz sehen, das will ich retten. Ach so. Ja. Vor dem Vor der Vernichtung. Vor der Vernichtung. Das ist also alles überwiegend Holz, was also vernichtet wäre, wenn ich da keine Kunstwerke rausgemacht hätte. Also zu 95% wohl ist das alles Holz, was eigentlich verbrannt wäre worden. Weil ich aufgehört habe, habe ich angefangen, alles zu erledigen, alles wegzuräumen. Auch habe ich versucht, alle Erinnerungen zu vergessen. Und hier war ich in einer Schuhfabrik, hatte ich einen Auftrag gekriegt, Regale zu machen. Und da war das eine Dekoration gewesen, also nur dieser Reifen. Und dann habe ich hier so ein Holz dran gemacht. Und das ist also sozusagen ein Andenken für Ferrari-Fahrer, überhaupt Formel-1-Fahrer, aber insbesondere für Ferrari-Fahrer, Michael Schumacher. Er soll bedenken, in der Bibel steht drin, ich sah ein fahles, schwarzes Pferd und der da drauf saß, hieß tot. Also, er sollte lieber aufhören, der Schumacher, sage ich ihm. Und als Andenken ist das wohl. Und das Geld kann er nicht fressen. Ja, die dauert schon wieder etwas länger, diese Krimi-Geschichte, die ich habe. Also, da sieht man eine glückliche Familie. Sind am Baggersee am Baden. Und eines Tages wird die Tochter größer und sie zieht aus. Und dann verliert sich die Spur von dieser Tochter. Dann ziehe ich aus der Wohnung wieder aus. Und ziehe später wieder ein in der Wohnung, wo wir waren. Und in der Zwischenzeit hat da wieder meine Tochter gewohnt, in der Wohnung. Und ich gucke ein Fenster raus, es ist Tauwetter. Am Sportplatz im Johannistal, da tropft Blut vom Sportplatz auf dem Bürgersteig. Ist so im Johannistal, diese Kulisse. Hunde schnuppern da rum, sind am Bellen. Ich gehe am Sportplatz da hoch. Ich nehme eine Schippe, grab da auf der Erde, die Erde hebe ich hoch und ist meine ermordete Tochter drin, in der Erde. Unsere Tochter ist tot, die hat oben am Sportplatz gelegen. Ja, und dann hole ich die Polizei und ein Kommissar sagt, wir gehen der Sache nach. Ein paar Tage später höre ich was von diesem Kommissar. Die Mörder sind gefasst. Die werden am Flughafen kommen die also an mit dem Flugzeug. Und wenn es also meine Tochter wäre, das ist eindeutig, steht fest, DNA, das ist der Mörder ihrer Tochter. Es geht nicht anders, er ist auch ein Terrorist, der RAF gehört er an. Und definitiv, er ist der Mörder von ihrer Tochter, laut Spuren. Und sie wollte aussteigen aus diesem Verein. Ich fahre also mit meiner Frau nach dem Flughafen hin und knallen den Mörder ab. Wieder aus dem Flugzeug steigt, weil haben also eine Waffe, haben wir gekriegt von dem Kommissar. Und jetzt kommt die Mutter von den ermordeten Terrorist, dass wir das waren. Und wir steigen also im Auto ein und das Auto explodiert beim Zündschlüssel drehen. Und da ist ein Ende des Films. Ich wollte also mit meinen Kunstwerken zeigen, ich bin nicht faul. Ich habe also was vor. Und da bin ich denn so auf aggressive Widerstände gekommen, wie meine Eltern, die schimpfen immer wieder. Man hat sie ja jetzt eben gehört. Ich ziehe aus der Wohnung aus und in der Zwischenzeit hat da wieder meine Tochter gewohnt. Ich schaue aus dem Fenster und es herrscht Tauwetter. Das sind so die Ideen, die mir kommen, wenn ich an den nächsten Frühling denke. Ah, da muss ich auch mal gucken. Wo ist der Herr Stolinski? Stolinski ist nie draufgekommen. Der hat das fotografiert. Genau. Das sind Dias-Fotos gewesen, hat ein Herr Stolinski. Da muss ich auch mal gucken. Er ist nie mit der Mutter gekommen. Mein Vater. Wo ist der Herr Stolinski? Frau Stolinski. Ah, okay. Der Mann war Lehrer gewesen. Der ist nie mit auf ein Foto gekommen. Stolinski ist nie draufgekommen. Der hat das fotografiert. Warum haben Sie jetzt alles aufgegeben? Ich, meine Mutter, mein Vater und Frau Stolinski. Im Wilhelmring 11 war das. Können wir das mal so auslegen, weil ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ja, auslegen wollen. Genau. Das ist dann so. Ne? Ja. Warum ich mich von Katastrophen inspirieren lasse, um auch Katastrophen, zukünftige Katastrophen aus dem Weg zu gehen. Was mir vorschwebt, ist... Ja, ich weiß nicht, ob ich es verhindern kann, aber ich tue was Gutes dran, wenn ich es versuche. Versuche durch meine Werke. Nicht einfach irgendwie einen Farbeimer nehmen und dahin klecksen und so. Hat keine Bedeutung. Zum Beispiel Josef Beuys, seine Fettecke, hatte keine nähere Bedeutung gehabt. Und bei mir ist also diese erhebliche Information, dass man Katastrophen aus dem Weg gehen kann. Könnte eine werden wollen noch. Und sie zusammenbrauen, das sieht man aber denn also, nicht. Also die machen da eine Massenhochzeit wohl mit einem großen Oldtimer. Man sieht es nur am Bild, die sind schön verheiratet und so. Oder? Nicht mehr fliegen. Wenn man auch einen Flugzeugunfall überlebt hat, so wird man aber denn in eine Badewanne umgebracht. Das Zwergboot-Eule. Nochmal wegen, wenn Sie jetzt sagen, Sie machen diese Arbeiten, um Katastrophen aus dem Weg zu gehen. Ja. Und hier, das ist der synthetische Schmetterling mit Quetschkesseluhr. Und die Randbemerkung, der Ohrmord an Uwe Barschel. Ich fuhr mit meinem früheren Schulkamerad, ich nenne den mal Hardy, der will seinen Namen nicht nennen, der frug mich auf dem Weg zu Düsseldorf, ob mir ein bestimmtes Wort was sagen würde. War 1987. Ich sag, bestimmtes Wort, was mir sogar da einfällt, Badewanne. Und weil mein Lieblingsauto Badewanne heißt, das ist gerade so das Wort, was mir so einfällt. Das ist ein Auto, was 17M P3 heißt und wird Badewanne genannt. Das stelle ich mit in Verbindung. Der Konstrukteur von dem 17 MP3 war auch ein Uwe Bahnsen gewesen, also namensähnlich. In gewisser Hinsicht wird damit eingestanden, dass das Geschäftigkeitsgebot des Arbeitslebens zunächst weiterwirken soll, um Normalität zu sichern. In the storm. Back in the days of the Roman Empire, they died by the cross. They died by the fire. Dieser Schmetterling, der soll bedeuten, dass ich also mit diesem Mord an Uwe Barschel nichts zu tun habe, obwohl ich von diesem Mord was erzählen kann. Und hier ist also Judas Geld, ist abgebrannt. Das Geld ist also ungültig geworden. Der ist wahrscheinlich wegen Geld umgebracht worden, wegen Waffengeschäfte. Und das Geld, das ist nachher, wird alles ungültig, wohl, womit man jemanden verraten hat. Es fällt mir immer wieder auf, dass ich Zusammenhänge sehe, die sonst niemand sieht oder von denen niemand etwas weiß. Ich vergleiche immer viel. Es ist sonst irgendwann zu spät und man kommt nicht mehr aus dem raus, in dem man drin war. Diese Filmklappe, die bedeutet, im Traumdeutungsbuch steht drin, wer davon träumt, einen Film zu drehen, der kommt nicht in der kommt nicht zurecht. Ich sag hier mit diesem Rucksack, es ist zu spät zum Weglaufen. Der Rucksack hängt am Haken, wollen, am Nagel. Das Flugzeug, das ist das letzte Flugzeug, womit ich geflogen bin. Ich habe mich unwohl dabei gefühlt bei diesen Fliegerei. Also ich habe die Briefmarke gesehen, wo Josef Beuys dieses Terrarium hatte, mit diesem Rucksack drin. Und das hat mich dann inspiriert für diesen Uwe Barsche. Ich will oft aus etwas rauskommen und weiß nicht, wie ich da hineingelangt bin. Der Rucksack hängt also am Haken. Es ist zu spät zum Weglaufen. Man wird geschlachtet. Merkwürdig ist das manchmal schon, aber mich verunsichert das nicht. Nur was ich nicht so gut finde, weil dass er also einen aufgespießten Hase hatte, dieser Josef Beuys, und hat diesem toten Hasen erklärt, was seine Kunst zu bedeuten hat. Das finde ich nicht so gut, das finde ich abwegig. Den Jugendlichen wird nahegelegt, über verschiedene Alternativen nachzudenken, um die Chancen zu erhöhen. Das ist totaler Quatsch. Arbeiten wie jeder, das ist keine Qualifikation. Und hier ist also, man ist im Sumpf drin. Und das ist sozusagen, hier habe ich Fimo reingetan, die Fettecke, man hat sein Fett weg. Ich bin sehr bekümmert darum, dass ich die Spuren, die ich sammle, dass die auch sinnvoll archiviert werden. Ich fürchte aber, dass sich niemand einen Überblick beschafft, bevor es zu spät ist. Ich habe also aus was Kaputtes wieder was Ganzes gemacht, relativ. Ich weiß nicht, warum das nicht so unten ist. Das können Sie auch noch archivieren hier. Ich bin sehr bekümmert darum, dass ich die Spuren, die ich sammle, dass die auch sinnvoll archiviert werden. Ich fürchte aber, dass sich niemand einen Überblick verschafft, bevor es zu spät ist. Ja. Honig, genau. Das sind diese Sachen, die ihm ja in der... Merkwürdig ist das manchmal schon, aber mich verunsichert das nicht. Und da ist mein Gesellenbrief, ist das. War ein hartes Stück Arbeit gewesen. Ich hatte mit Altgesellen zu tun gehabt. Die war nicht so ohne. Ich durfte noch niemals mal eben mal was trinken. Weil ich ja wirklich denken kann, was ich will. Angst vor dem Tod, eigentlich immer mehr. Ich habe religiöse Vorstellungen gehabt, wobei ich in einer anderen Welt hätte sein müssen. Vielleicht ist diese Welt noch nicht zu Ende für mich, aber ich habe Angst vor dem Nichts. Habe ich Angst, ja. Ich wünsche mir, dass ich wenigstens als Astralkörper weiterlebe. Ich hoffe, meine Seele gerettet zu haben, dass ich als Astralkörper weiterleben kann. Und das ist mein Wunsch, also als Astralen, also als Geist weiterleben wollen. Wenn man nicht mehr fähig ist, anders zu leben wollen. Ich wünsche eine gerettete Seele, wünsche ich. Und ich bin mit meinen Werken noch nicht fertig, deswegen habe ich auch noch die allergrößte Angst vor dem Tod. Ich bin immer das Opfer, ja. Ich werde immer umgebracht, ja. Oder ich bringe mich selber um, wollen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher diese Psyche kommt, weiß ich nicht. Das ist einfach so, ja. Und ich gehe zum Beispiel die Straße runter, gehe in eine Türe rein, gehe am Briefkasten, hole einen Brief raus, mach den Brief auf und lese, meine angebliche Tochter ist nicht von mir. Ich sag das jetzt meiner Freundin, Jezebel ist nicht von mir. Ich zahle das nicht mehr, ich habe da kein Geld mehr für, ich muss jetzt wieder einen Film drehen. Zaunkönig. Und ich muss noch mal weg, sage ich. Ich fahre also nach der Filmproduzentin hin, zeige denen meinen Film als Muster, was ich so gedreht habe. Und die sagt, ist wunderbar, ich finanziere ihr weitere Projekte. Und okay, wir verabschieden uns. Auf dem Rückweg nach Hause kommt meine Freundin mir entgegen mit dem Messer, Fleischermesser. Was hast du mit Jezebel gemacht? Was soll ich denn mit Jezebel gemacht haben? Ich dachte, ich bin blutverschmiert. Und ich habe noch was vergessen zu sagen. Können Sie das nochmal löschen? Auf dem Rückweg ist also ein Autounfall. Ich hole den Mann aus dem Auto raus. Und dann explodiert das Auto. Ich bin also jetzt blutverschmiert von dem seine Verletzung. Ich komme also jetzt nach Hause. Tears of goodbye. Und dann sagt dieser, was hast du mit Jezebel gemacht? Ich sag, was soll ich denn mit Jezebel gemacht haben? Waldohreule? Sie rammt mir das Messer in den Bauch rein. Ich gehe die Treppe runter, fall runter auf den Bürgersteig. Und komme in ein Krankenhaus, Exitus, tragischer Fall. Ihm seine Freundin glaubte, er habe die Tochter umgebracht. Sie war entführt und ist wohlauf. Geringere Unterschiede inspirieren mich nicht. Ich habe das mal erlebt, dass ich zu lange gesucht habe, ob ich etwas sehe. Eigentlich sollte ich. Und dann musste ich mir eingestehen, dass ich mir das alles nur eingeredet hatte. Das verwende ich dann genau gegen mich. Man muss immer das Originale suchen. Ich empfinde immer mehr. Die Reihenfolge ist egal. Das ist wichtig, dass es original ist. Mit der Zeit abgehärtet sein, bin ich aber nicht. Tun sich nicht wehen. Und das ist hier der 29. September 2002. Da ist ein Jakob von Metzler ermordet worden, von einem Käfken. Und jetzt wird verurteilt ein Wolfgang, wie heißt der nochmal, der Polizist. Der wird verurteilt, der hat den Käfken bedroht wohl. Und ja, jetzt eben habe ich den Namen noch gewusst. Ich bin heute so durcheinander wegen dem Brand gemacht ist. Da ist das Problem, weil ich mache mir viel zu lange Gedanken darüber, was ich wegschmeißen soll wollen. Ist. Muss man alles haben, gewidmet. Ist fairness. Recht gibt. Ich habe also eine Zeitung, da tue ich Zeitungsausschnitte ausschneiden. Hört, umkommt. Und dann schmeiße ich immer wieder Ausschnitte weg. Ich finde mich immer zu. Und bis denn so eine Zeitung mal ganz weg ist, wie ich es so registriert habe, die interessanten. Weisen, was es gibt, gehen, kriegt Meldungen. Es sammelt sich an, tun, alles. Haben, verunglückt. Das muss man alles. Es sammelt sich an. Das dauert denn was. Kommt, bin, habe. Was es gibt. Man hat also eine Ölheizung, man hat keinen Ofen mehr. Wir werden beim Öl betrogen. Und früher hat man eine Schlachtlade gehabt. Man hat also eine Jalousie, die sind denn eingefroren und ja, andauernd müssen wir einen Ölwagen holen lassen. Aufgezwungene Lebensformen sind das. Ich habe also diese Urkrankheit sammeln für das Feuer, das nicht da ist. Frieren Sie, soll ich mal was aufdrehen? Nein, ist kein Problem, ja. Wer empfindlich oder allergisch veranlagt ist, trägt besser bei allen Arbeiten diese Schutzhandschuhe. Ich fange bitte immer unten ziehen an, Sie zu damit Ihrem es klar wird Schutz und ich mich auf die Eindrücke verlassen kann. An. Früher hat man keine Unordnung gehabt, wo man noch einen Ofen hatte. Ein Papier ist nicht verloren, wenn es auf den Boden fällt. Ich schon. Ja, das hätte sich aber jetzt alles überdehnt. Ich habe jetzt mehrere Stunden aufgebaut wohl. Eben der Brand entstanden und dann hat sich alles überdehnt, wenn ich jetzt noch mehr ausgestellt hätte wollen. Mhm. Ja, 100 Kunstwerke, bei meinen Eltern im Keller ist noch was wollen. Mhm. Damals hatte ich meine erste Freundin gehabt, Karin hieß die, und sie wollte nach 4 Wochen mit mir schlafen. Und ich sage, und wenn du schwanger bist, ja, sagt sie, dann kommt das Kind im Gulli rein und sie hätte ein schwarzes Herz. Und ich habe nie daran gearbeitet, dass sie also schwanger wird. Und ich hab Angst gehabt, sie würde Realität machen wollen. Und dann sind wir nach 11 Monaten auseinandergegangen, weil ich aus Gewissensgründen, weil ich mit ihr nichts anfangen konnte, aus dieser Drohung heraus. Und dann fange ich mal an, so was an, und dann ist die Zeit noch nicht reif, und dann mache ich mal wieder Abfall. Ich dachte, ich wäre verflucht, wenn ich es machen würde, weil sie ja bedroht hatte. Das bestimmt denn die Zeit, wann man was fertig macht. Wenn das weiter so geht mit der Staatsverschuldung, wohl, irgendwie kommt ein Putsch, wohl, und dann ist das System kaputt. Und ich mach mir Gedanken darüber, über meine weitere Existenz. Warmes Wasser ist meine Idealvorstellung. Man muss darum besorgt sein, dass das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf ist und sich von selber immer wieder aufwärmt. Und dann ist das hier, dieses Kunstwerk habe ich den Philipp Miserig gewidmet. Da ist also ein Schriftsteller, der fährt, der macht einen Unfall mit dem Auto und dann wird der sozusagen gerettet von der Krankenschwester und die bricht ihm nachher das Bein und wird dann nachher von gequält, weil ihm seine Geschichte wie Miserie ermordet wird oder tödlich umkommen soll. Wollen ist das also, das ist jetzt in der Schranken gewiesen, ist das Auto. Schrankenverweisen kommt von dem Gericht, dass man über die Schranken nicht gehen darf, sonst kriegt man die Hand abgeschlagen wollen. Und sozusagen, es ist gefährlich, immer irgendwas mit Autos zu tun zu haben wollen. Mhm. Warum? Weil man denn verunglückt und denn, und wenn man das noch überlebt, bekommt man, wird man konfrontiert mit so einer Krankenschwester zum Beispiel wollen. Mhm. Ja. Und das ist hier also ein Denkmal. Ich nenne das über diesen Ausbruch des Dritten Weltkrieges, 11. September, ist ja unter anderem auch dieser Mohammed Atta reingefahren. Mhm. Und das ist also ein Auto, was der Präsident Bush fährt. Und immer dreifach verleimt, wohl, dass auch nicht stabil ist. Fährt Präsident Bush, fährt auch so ein Cadillac. Wenn man einmal nur verleimt, kann sich da nochmal verbinden. Ah, with thoughts of today, but inevitably memories seem to lure it away. Die meisten Dinge gehen ohne großen Aufwand. My lonely heart wanders. Man kann das sammeln, was man vergisst, aber man kann es durch Wiederholen manchmal wieder erleben. Will there ever come a time? Es gibt für vieles immer eine Erklärung, die dann auftaucht, wenn man es nicht mehr denkt. Psychische Belastungen lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Emotionale Belastung wie Stress durch Zeitdruck oder Verantwortungsdruck. Soziale Belastung durch Konflikte, Gruppenverhalten und falsche Führungsstile. Kognitive Belastung durch Sättigung, Monotonie und unvollständige Arbeitsaufgaben oder mangelnde Handlungsspielräume. Ich dachte, es sind noch mehr Leute gekommen. Ich habe auch noch einen Graf eingeladen, der kam. Then it came back to you. Ein Graf. Freiherr von Frei heißt der. Ja, ja. Den haben sie auch kaputt gemacht an der Bundeswehr. Ich sage, das hätten Sie sich doch gar nicht gefallen lassen, brauchen Sie als Graf. Hm? Mhm. Er sagt, das hätte er nicht gewusst. Das hätte er nicht gewusst? Das hätte er nicht gewusst. Oder? Ja, genau. Und haben Sie das mal aufgeschrieben hier mit der Frage? Ja, ich will anfangen, wenn ich anfange aufzuschreiben, weil gelingt mir das nicht. Weil ich muss jemanden haben, dem ich erzählen kann und der andere, der schreibt. Ich habe auch schon gute Momente erlebt, mit Glück und mit Tränen. Ja, ja. Aber was soll man dann tun? Kleider wechseln oder die Kleider jemandem schenken, der darin besser aussieht? Als Rückblick für alles, was ich vergessen habe, dass ich es vergessen habe. Ich werde darauf zurückkommen, immer wieder. Und deshalb habe ich manchmal auch Angst, dass gar niemand merkt, dass ich zum Beispiel meine Gefühle vergesse und dann daraus nichts mache. Ich wache morgens auf, gehe über einen Spielplatz spazieren. Da finde ich also ein Heft mit Alexandra drin. Die Alexandra, die ist Realität. Und ich habe sie schon. Ich habe diese Zeitung tatsächlich damals gefunden und daher diese Inspiration. Weil ich habe sie schon. Und da schreibe ich also nach dieser Alexandra hin, dass ich sie kennenlernen möchte. Und sie schreibt mir zurück mit 2000 Mark, weil damals sie Mark war. Weil 2000 Mark hat sie mir geschickt und ich sollte nach ihr hinfliegen. und angekommen, wir treffen uns. Und der Ehemann von ihr, der schmuggelt Drogen im Kofferraum. Und sagen wir mal so, ich bekomme den Kopf abgeschlagen. Und dann war alles nur ein Traum. Ich wache wieder auf, gehe über den Spielplatz spazieren. Wir sind am Baggersee am Baden. Und dann? Denn sagte sie zu mir. Eines Tages und dann wird die Tochter größer und dann zieht sie aus. Und dann verliert sich die Spur. Es ist schön gewesen, dich kennengelernt zu haben. Dann ziehe ich aus der Wohnung raus. Ich sag, ich möchte eine Erinnerung von dir haben. Und dann hat er meine Tochter gewonnen, Abdruck im Arm von dir. Als Erinnerung. Und dann gucke ich so auf und weißt du nicht. Und dann verabschieden wir uns. Und alleine das sieht dieser Ehemann, dass wir zusammen waren. Und da und aus Eifersucht bringt er so um. Im und sagt der Polizei, ich hätte die umgebracht. Und dann werde ich wieder zum Tode verurteilt. Ich bekomme wieder einen Kopf abgeschlagen. Ich wache morgens auf, war alles nur ein Traum. Und dann sage ich dann zum Mönch, ich möchte von dieser Welt nichts mehr wissen. Und ich werde also im Kloster aufgenommen. Da am Sportplatz hoch und nehm, da reichen sie aber also Brot. Dann grabe ich auf der Erde, dann grabe ich in die Erde, dann hebe ich die Erde hoch. Und dann ist meine ermordete Tochter. Bleibt mir das Brot im Hals hängen. Und dann sage ich. Und ich ersticke da dran. Musst du's ja wissen. Und dann sagt der Mönch, ja, viele haben von dem Brot gegessen und sind gestorben. In der Erde da. Ja. Sterbesakramente. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Und da ist also der erste Film. Ja. Die Vorbereitung ist wichtig. Ich versuche etwas Richtiges zu tun, etwas mit Bedeutung. Das will ich. Ich will erhebliche Informationen verarbeiten und damit Katastrophen aus dem Weg gehen. So, hier haben Sie den noch. So, und hier ist also die. Sie kommen ja aus Berlin, wollen. Und hier ist also, ich nenne das mal die Reichstagsverhüllungsstereoanlage mit CD-Auflieger Kindle in the Wind von Elton John. Aha. Und dieser Reichstag. Verhüllung, die hat mich inspiriert, eine Stereoanlage zu entwerfen. Und ich habe sie also, denn wo ich hörte, Diana ist tödlich verunglückt, habe ich diese Stereoanlage Diana gewidmet. Mhm. Weil ja auch dieses berühmte Lied Candle in the Winter drauf war. Und spielt die auch? Nee, spielt nicht. Nee, ist alles Attrappe. Ist das warm, hat mal gespielt. Und das ist also von einem Haus, was abgerissen ist worden, Nummer 209, habe ich das Holz für verwendet. Ist also originales Stück Reichstagsverhüllung. Und das ist also ein Requiem. Wollen? Und die Schubladen sollen denn die Stereoanlage. Das sind die Lautsprecher. Das sollen denn eigentlich die Lautsprecher sein, ja. Dass es jetzt so eine Altarform fast hat? Ja, so was wie ein Altar, wohl. Stereoanlage, ja. Und diesen Griff, da war ich in Düsseldorf gewesen und habe einen Container gefunden. War gerade der richtige Griff, den ich haben musste. Und das haben Sie schwarz gestrichen? Das habe ich schwarz als Trauerrand, ja. Und das ist hier Hobelspanplatte. Hinter der Hobelspanplatte noch mal eine Hartfaserplatte geklebt, wegen aus Stabilität. Ne? Viele Menschen sind der Überzeugung, dass Schlaf genügt, um den Stress und Verschleiß des Tages abzubauen. Die Ruhe des Schlafes ist nur mit der Ruhe des Stillstandes zu vergleichen. Regenerative Ruhe ist aber nicht bloßer Stillstand, sondern eine dynamische Ruhe, oder wie man es bezüglich des Geistes ausdrückt, der Zustand der ruhevollen Wachheit. Ich bin immer sehr konzentriert und versuche immer genauer zu werden. Manchmal entsteht daraus auch etwas. Das Maßstäbliche interessiert mich auch sehr. Ich verschiebe alles immer in einen anderen Maßstab. In mir drin fühle ich, dass ich es nicht vergesse. Wenn man einmal nur verlangt, kann sich da nochmal verbiegen wollen. Und hier, das habe ich eben gestrichen hier. Das ist hier der Untergang der Titanic. Mhm. Ja, toll. My lonely heart wanders. ist also der Untergang der Titanic. Und wer jetzt sagte, das ist ja gar nicht die Titanic. Und da sage ich auch, das ist ja auch gar nicht die Titanic, die untergegangen ist, sondern das Schwesternschiff von der Titanic. But I don't see a way. Erzählen Sie mal, warum ist da jetzt noch Verrat, oder? Ja, das sind eben diverse Sachen, noch vertätigt ist da drin. Diverse Sachen, die also im Meer rumliegen wollen. Die liegen im Meer rum. Die liegen im Meer rum. Was ist da rechts? Das ist ein Badezimmer. Das ist also ein Schild für Badezimmer. Und was ist das da oben? Das ist also der Eisklotz, wo die Titanic draufgefahren ist. Und in Erinnerung ist da eine Lampe, es wurde von der Titanic Leuchtraketen abgeschossen und die wurden falsch beurteilt, um die zu retten. Und das hier? Und das ist der Sorgenbeutel, den soll man nicht ausmachen, sonst gibt es Sorgen. Und hier hängt noch was anderes? Ja, da hängt noch eine Uhr dran, wohl einfach so. Cause I let my mind wander. And what did it do? Untergang der Titanic, und wer jetzt sagt, das ist nicht die Titanic, it da hat er den Recht. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Mehr als Ihr Bestes können Sie nicht geben. Arbeiten Sie zügig, sorgfältig und ruhig. Atmen Sie ruhig. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Mehr als Ihr Bestes können Sie. Die einzelnen Elemente haben bestimmt, wie groß das da was wird. Ne? Ich hätte gerne diese Stereoanlage viel kleiner gehabt. Ne? So. Schon alleine die Hausnummer hat es bestimmt, wie groß das wird. Mhm. Und in erster Linie die Stereoanlage selber, weil es keine kleinere hatte. Und eben dieses Buch. Ne? Was man kleiner hätte machen können, ist das Bild von der Diana. Ne? Aber das sind immer einzelne Elemente, die bestimmen, wie groß das was wird. Ne? And what did it do? Ja. Nee, der muss auch noch mal gleich. Wir müssen irgendwie it just mit dem anderen ein bisschen mehr reden. Kann ich noch weiter reden, nicht? Then it came back to you. Ich weiß aber nicht, ob wir das hier im Keller machen müssen. Ist das der Flughafen? Das ist der Flughafen. Der ist entstanden, weil meine Mutter mir einen Apfel geschält hatte. Und Vogelperspektive ist das die Form, wo ich denn dieses Flughafengebäude rausgemacht habe. Also im Kopierer mehrmals vergrößert. Mhm. Und dann ist diese, ich habe das nach diesem, ich habe immer alles hier gestrichen gehabt, weil ich den Maßstab genommen wie Kinderüberraschung, die Wände und die Köpfe. Nur eben so weit, wie man gucken kann. Ja, ja. Innerhalb von einem Monat war ich damit fertig gewesen. Das schwarze Geländer soll bedeuten, es soll mal wieder Aufschwung kommen in meinen Vorhaben. Was ist das hier? Man sagt ja, einen roten Faden geht es durch mein Vorhaben. Ja. Also einen schwarzen Schwarzen durchgehen durch meine Vorhaben. Am 31. August morgens hörte ich die Diana natürlich verunglückt. Habe ich vor, eine Partei zu gründen. Die Parteifarbe ist neu, die ist lila. Mhm. Und das sollen also über diese Lampen sein. Will ich mich beschäftigen mit Denkmalschutz. Diese Lampen sollen das sein. Es werden alte Häuser abgerissen. Andersrum sind das die abwandernden Beet. Ach so. Apfelkernen. Und dann werden neue dahin gebaut. Von dem Apfel. Und dann stehen die wieder leer da. Das ist der Fruchtkörper. Aha, ja. Jetzt ruft mein Vater nochmal an. So sah der Apfel aus. Ja, ja, ja. In der Mitte da. Ja, also zeigen noch die Bilder. Ihr seid nicht da. Seid mal ruhig. Ja, hallo? Nein, hat sie noch nicht. Nee. Nein. Nee. Ja, okay. Ich gehe denn demnächst nicht mehr dran am Telefon, weil sie das denn sein könnte. Ich mache ja, das. Ich mach den Feierabend. Wollen? Sie fragen, warum ich das mache. Ja, okay. Anfangs hatte ich vor, Filme zu drehen. Mhm. Und weil ich keine Lobby dazu habe, Filme zu drehen, habe ich mir gesagt, dann machst du Kunst. Ja, so, ja, okay. Das ist denn schon mal ein Anfang, wenn du anerkannt wirst, ob denn ein Mäzen ankommt und hilft einem weiter. Ja. Thank you. das ist hier Game Over, nenne ich das. Game Over, das Spiel ist aus, wohl. Also das kurze Spiel der Jugend ist aus, wohl. Ja, aus Buchstaben kann man auch Zahlen machen. B ist zum Beispiel 2. Also, okay. K ist 11. Ja, verstehen Sie das? Mhm. Ja, und den 7, 2, 1, 9, 2, wohl? Jo. Ja. Verstehen Sie das? B, 23. Buchstabe im Alphabet. Ich denke an den Spruch von Fußballer Fritz nicht Walter. Vergessen abschicken. Der sagt, wer aufgibt, hat verloren. Ja, schade. Ja, und passen Sie auf, wohl. Und auf die Straße. Genau. Ich kann das jetzt nicht machen aufgeben, Sie langsam. Den habe ich verloren. Wohl. Die Taube ist zu. Und wenn Sie mal einen Termin machen, langfristig wohl. Ja. Langfristig? Langfristig, ja. Nicht, dass mal was dazwischen kommen wollen. Kein Problem. Die kann man frühzeitig mal absagen. Genau. Ich sag mal vielen Dank wohl. Ja, vielen Dank. Wollen Sie mal, ich habe noch Erdnüsse. Wollen Sie noch Erdnüsse haben? Nee, danke. Nee? Danke, das ist sehr nett. Aber da kommt. Ja, den vielen Dank okay. wohl. Ja. Tschüss. Schönen Tag, tschüss. Ja. Ihnen auch. Tschüss. Was ist denn das? Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Was ist denn das? Der Sperrmüll. Familie Sonnenschein. Firma Sonnenschein. Waldohreule. Moonlight and Magnolia. Sie hörten Hühnerrequiem. Starlight in your hair. Von Ulrike Jansen und Michael Staufer. Sprecher Roland Friedrichs, Ulrike Jansen und Michael Staufer. Mit Musik von Eugene Chadburn und G-Love and Special Songs. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2005. Redaktion Leslie Rosin. Was I really there with you? Jetzt weiter. We lived our little drama. We kissed in a field of white. And stars fell on Alabama last night. Und da ist mein Gesellenbrief, ist das, man. War ein hartes Stück Arbeit gewesen. I can't forget the glamour. Die war nicht so ohne. Ich durfte noch mal eben mal was trinken. Ich durfte keine Pause machen. Immer mit Totenkopffarbe gestrichen. War also so schädlich, dass da Totenkopf drauf war. Den habe ich also nicht geschenkt gekriegt, den Gesellenbrief. Heutzutage machen die sich das alles einfachst. Die machen ein Praktikum und keinen Gesellenbrief mehr. In my imagination, a situation so heavenly, a fairyland that no one else could. Als Vorbereitung dran denken wollen. And in the center, just you and me, dear, my heart beating like a hammer. Ja, zum Beispiel beim Autofahren. Wound around you tight. And stars fell on Alabama. Wir brachten Hühnerrequiem von Ulrike Jansen und Michael Staufer. Regie, die Autoren. Darsteller Roland Friedrichs, Ulrike Jansen und Michael Staufer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2006.